Yeah. Beat Brothers. Adrenalin, wenn die Bullen vorbeifahren, im Scheißwahn, weil die Wichser Bullets aus Blei haben. Den Automat geleert, essen plus trinken, auf Start sein Nacken. Fuck it, wir sind Block, doch egal, alles gut, solange wir lachen. Geben ne Fick auf das Gesetz, geben ne Fick auf diesen Dreck. Doch haben wir so oft damit zu tun, sag einmal Bullen und wir sind weg. Zerr, wir boxen noch ohne Boxhandschuh auf die Fresse wie ein Rotterhuhn. Und du bist, wer der Cops anruft. Die Rapper kriechen in die Löcher, wir sind crazy unterwegs und es fliegen wieder Becher. Was für Backup auf der Straße, zerfick dich ganz allein. Was für Krampf verteilen, du ziehst nur selbst wie ein Packer Vibe. Ein paar Chats und zu viel Kippen, mein Tabak, Flash, Wodka, oh, Cola, Rot, Jackie, Coke, ballert weg. Aber gelernt, egal wie groß der Hass ist, ich kann auch verzeihen. Außer bei der Polizei, dicker 1312. Denn zu oft gab es Probleme, zu oft schon harten Tobak. Wegen Schlagabtausch, hart das auf, sie sagen, was sie macht, ist ciao. Häng mit den Jungs und es juckt mich nicht, was ihr so sagt. Denn niemand von euch sagt's mir in die Fresse. Und steht sein Mann, komm mir nicht mit Beef Chub, sonst wird es dreckig. Rap ich, dann bängt sich mein Leben wie Seife runterfallen im Gefängnis. Enge Hosen an wie ein Vibe und dann kommen sie mir männlich. Was passiert nur hier? Geschlechtertausch, einfach hässlich. Einfach Jogger Nikes an, Bomber von Brandit. Ich bin dieser Junge, der mit nur einer Bombe deine Gang fickt. Und es ist mir echt schon was gerade so im Trend ist. Ich fresse diese Jute-Potzen einfach wie ein Sandwich. Und nein, ich bin kein Nazi, weil ich zu meinem Land stehe. Schwanz gebe, wenn mich wer an Ticken falsch anredet. In Angst leben kenn ich nicht, weil ich's mit der Hand. Regel ran an den Mann, gehe, bleibe nicht am Rand. Stehe nicht, verteile Krankschläge für Jungs, für die ich ins Feuer meine Hand lege. Denn jemand wie ich redet nicht lang, ich nehme den Penis in Hand, zertrete die Szene entspannt. Ihr bildet gelegentlich Schwanz, wenn ich in Richtung Kampf gehe. Denn ich muss mein Mann stehen, brachte mein Vater mir bei. Deshalb hab ich Schaden verteilt und bin nicht nur hart. Wenn ich schreibe, ich trage die Marke mit dem Hain, nur Phrasen für Garten. Ich schrei, das ist alles für Nass. Doch egal, Mann, ich lade die Lines. Ach so, Dicker. Du willst also, dass ich den Leuten beweise, dass ich auch auf so einem Beat flexen kann, oder was? Egal, packen wir das einfach noch hinten dran. Yeah, ich glaube, ich hab einen 16er. Okay. Ich hau immer noch rein und baller Zeilen auf Karate, Szene 4, um Spinner zu beweisen. Nein, ich bin nicht so wie ihr, nein, ich bin noch Untergrund, doch Worte mit einem Gewicht von 100 Pfund, das ist der Sound, den jeder rauf und runter pumpt, yeah. Ich war noch nie der Klassenbeste, denn ich nehme auch kein Blatt von dem Mund, weil ich keine Pflanzen fresse. Diesen Schucker zu dir sprechen mit nem Windbreaker, Junge, was babbelst du von Opfer, verdammt, ich bin Täter. Nichts mit Schusswaffen in unseren Brusttaschen, wir sind alte Schule und regeln das, soll die Summen klatschen. Vollgedeckte Schultische on top wie die Zugspitze, wenn ich reime, schreibe und deine kleine Scheißkuh, Ficker, also was willst du? Bitte, du willst Zeit, um was erreichen, doch immer noch kann mir keiner von, ich ficke das Wasser reichen, immer noch die gleiche Bombe, Balance 24-7, das ist für mich nichts Neues, ich mach das 24-7. War es genug, Bruder? Yeah, Crystal Meth, auch mal auf einem Trap-Beat, Alter.